السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللي يمكن شوستا في لفر اي شكم فيا في لفراغن تعالوا از الانستغرام بوخ زي في البا ايميل unter diesen Fragen, die meistens islamische Themen betreffen, sind leider auch Themen dabei, die nicht so schön sind, die die Ehe angehen. Und meistens kommen diese E-Mails von Ehefrauen, die verzweifelt sind und einen Hilferuf aussenden wollen und einen Rat nach einem Rat suchen, weil sie nicht mehr weiter wissen, wie sie mit ihrem Mann umgehen sollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und meistens geben sie sich sogar selbst die Schuld und sagen, liege ich da falsch, habe ich etwas Falsches gesagt, Falsches gemacht, wie ist das im Islam richtig? Subhanallah. Und da frage ich immer die Männer, was für eine Ehe möchtest du führen? Subhanallah, du hast eine Ehefrau, eine Partnerin, eine Gefährtin geheiratet und keine Sklavin, mit der du tun und lassen kannst, was du möchtest. Selbst Sklaven behandelt man nicht so, wie manche Berichte mich erreichen, subhanallah. Wie kann es sein, dass der Mann die Frau zu Hause einsperrt, ihr nichts gibt, ihr nichts erlaubt, kein Internet, kein Telefon, sie komplett einsperrt und er selber tut und macht, was er will, mit der Begründung, ich bin ein Mann, ich kann machen, was ich will im Islam, du musst auf mich hören, du darfst gar nichts machen. Subhanallah. Du zerstörst deine Frau damit. Du vernichtest sie. Und das sind auch die einfachen Sachen, die noch kommen. Die heißen, ja, darf mein Mann alles und ich darf gar nichts. Darf ich gar nicht rausgehen? Darf ich nicht meine Eltern besuchen? Darf ich nicht mal telefonieren? Subhanallah, das ist grausam, so etwas. Wie kann man so etwas machen und dann das Ganze mit Islam noch belegen? Subhanallah. Sagen, ja, ich darf das, ich habe mehr Rechte, ich hab Recht über dich, ich habe Macht über dich. Nein, die hast du nicht. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Macht über dich, als du über sie. Das solltet ihr wissen, meine lieben Brüder. Die Ehe ist ein Team. Die Ehe ist ein Team-Game. Wir machen Sachen gemeinsam. Die Frau muss nicht bei jeder Sache anrufen und fragen, darf ich rausgehen, darf ich das, darf ich dies, darf ich das. Sachen, die normal in der Kultur, in diesem Gebrauch, in diesem Land hier normal sind, die die Frau alleine macht, die sind eigentlich für sie erlaubt. Außer Sachen, die vielleicht schändlich und schlimm sind, da kann man noch ein Auge zudrücken, okay. Du sagst, nee, das geht nicht. Aber sie muss dich nicht anrufen, wenn ihr Kind krank ist und du bist auf Geschäftsreise, ja, du bist irgendwo und sie kann dich nicht erreichen und sagt, ich darf mein Haus nicht verlassen, weil mein Mann hat gesagt, ich darf nirgendwo hingehen, ich muss ihn erst anrufen und fragen, ob ich irgendwo hingehen will. Nein, wenn dein Kind krank ist, wenn etwas in dieser Situation ist, musst du sie nicht fragen. Wenn du kein Essen zu Hause hast und du hast Geld sogar zu Hause, du könntest einkaufen gehen, aber du gehst nicht, weil du 2-3 Tage deinen Mann nicht erreichst, weil er macht, was er will und du musst zu Hause abwarten, das ist auch nicht erlaubt. Du gehst und kaufst und erledigst deine Sachen. Subhanallah. Und wer diese Sache sowieso ausnutzt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Macht über ihn. Das sollte man wissen. Subhanallah. Ja, das einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen gesehen, wie er seinen Sklaven laut geschlagen hat. Subhanallah. Dass man das so laut gehört hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde sauer und sagte, wisse, dass Allah hat mehr Macht über dich, wie du über diesen Sklaven. Er hat sofort bereut und hat gesagt, ja Allah, er ist frei. Der Islam ist gekommen, um das Sklaventum aufzuheben, um diese Sachen wegzumachen. Und wir, subhanallah, viele Muslime heute, oder einige, sagen wir nicht viele, aber die meisten, alhamdulillah, haben das verstanden. Und es gibt trotzdem noch einige Leute, die durch ihre Kultur, durch ihre Herkunft so begrenzt wurden in ihrem Verständnis, dass sie sagen, ich bin als Mann, ich bin geboren, ich darf machen, was ich will, an meine Frau, die muss auf mich hören, die darf gar nichts machen. Und dann sagt er, das ist vom Islam. Das ist nicht vom Islam. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht so gemacht. Die Sahaba haben das nicht so gemacht. Subhanallah. Ganz im Gegenteil, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba mussten mal Sachen von ihren Frauen anhören. Ja, die Frauen haben auch Stress gemacht sozusagen, aber sie haben nicht gleich sie geschlagen und gemacht und getan. Subhanallah. Es gibt Brüder, die schlagen ihre Frau bei jeder Kleinigkeit und begründen das mit dem Islam, sagen, ja, der Islam hat mir das erlaubt. Nein, hat er dir nicht. Du kannst so etwas nicht einfach machen. Subhanallah, das habe ich erklärt. Subhanallah, das ist doch kein Spielzeug. Du hast doch nicht einen Boxsack gekauft. Subhanallah, wenn du jemanden schlagen willst, dann geh boxen. Subhanallah, schlag deinen Boxsack zu Hause, den du kaufst vielleicht. Subhanallah, aber doch nicht. Das ist ein menschliches Lebewesen. Subhanallah, ich rede nicht von Spaß und Streitereien und kleinen Necken. Nein, da wurde nicht aufgeräumt. sowas machen wir nicht, subhanallah. Das ist erniedrigend, das ist demütigend, subhanallah. Und so solltet ihr nicht mit euren Frauen umgehen, subhanallah. Das Ganze geht so weit, oder bevor wir so weit gehen, die Männer sind so sehr fixiert auf diese Männlichkeitssache, dass sie sagen, dass sie gar nicht zu Hause helfen. Die Frau ist schwanger die ist schwanger und vielleicht hat noch ein, zwei Kinder zu Hause. Sie macht alles, putzt alles, tut alles. Ja? Und wenn mal eine Sache nicht aufgeräumt ist, wenn das Essen mal nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht, dann gibt es richtig Stress. Wie kannst du nur? Anstatt er nach Hause kommt und sagt, hier, ich habe Essen mitgebracht, weil du so viel für uns tust, weil du so viel auf unser Kind aufpasst. Subhanallah. Was für eine Mutter willst du haben? Was für eine Ehefrau willst du haben? Denk dran, wenn du eine glückliche Mutter hast, dann hast du auch glückliche Kinder. Aber wenn du deine Ehefrau vernichtest, zerstörst, dann werden deine Kinder auch vernichtet und zerstört sein, subhanallah. Dann brauchst du dich nicht wundern, was ist mit meinen Kindern los? Warum sind die so? Warum benehmen die sich so? Subhanallah, wenn du zu Hause nie hilfst. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war der männlichste, der jemals auf diese Erde gewandelt ist. Er hat zu Hause geholfen. Er hat seine Frauen, war zu ihnen zärtlich und lieb. Bist du dir zu fein? Bist du besser als der Prophet, dass du sagst, ich helfe zu Hause nicht? Subhanallah. Das ist viel besser für dich, dass wenn du von der Arbeit kommst und du siehst, es wurde nicht aufgeräumt, dass du sagst, meine Frau hat bestimmt viel Stress gehabt und gehst und räumst ein paar Sachen. Diese eine Tat, die du machst ein paar Mal, die macht eure Liebe ganz groß. Subhanallah. Nächstes Mal vielleicht, wenn du nach Hause kommst, siehst du, deine Frau hat sich hübsch gemacht, hat sich parfümisiert, alles ist sauber, nur weil du ihr einmal geholfen hast. Was passiert, wenn du zwei, dreimal hilfst? Subhanallah. Und lass dich nicht vom Shaitan täuschen oder von den Leuten täuschen, dass sie zu dir sagen, wenn du deine Frau hilfst, dann gewöhnt sie sich dran und dann macht die nichts mehr und dann musst du alles machen. Subhanallah. Was ist das? Nein, die Frau denkt dann auch, hey, mein Mann hilft, ich versuche ihm das abzunehmen, weil er arbeitet schon viel. Und so funktioniert das, so funktioniert ein Hin und Her. Jeder versucht dem anderen recht zu machen. Jeder versucht dem anderen, dass es ihm leichter wird. Und so entsteht ein liebevolles Zuhause. Und nicht andersherum, dass der Mann kommt nach der Arbeit, Füße hoch und dann die Frau ist noch am Putzen, wenn nicht fertig ist, gib ihm. Allah muss da. Das Ganze geht dann so weit, wovor uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat, dass er sie am Anfang des Tages schlägt und am Abend sie zu Bett ruft. Subhanallah. Ja, wobei sie noch gerade am Putzen ist von der Küche, von dem Essen, das er gegessen hat, was er dreckig gemacht hat, dann ruft er sie vom Bett. Subhanallah. Subhanallah. Selbst dieser Ausdruck ist schon grausam. Er ruft sie vom Bett. Ich will gar nicht wissen, was für ein Bild sich da bei euch entsteht. Ich muss mich aber nicht wundern. Also wir brauchen uns nicht wundern, dass die Kuffar, die Nicht-Muslime, schlecht über uns denken, über diese Sache denken. Aber das ist das, was wir vermitteln als Muslime. Wir sollten unsere Religion lernen, denn unsere Religion ist das, was die Wahrheit uns zeigt. Die erlaubt dir nicht so, mit deiner Frau umzugehen. Subhanallah. Es geht so weit, dass die Frauen fragen und sagen, was sind denn die Gründe, dass ich meinem Mann nicht folgen muss, wenn er mir im Bett ruft. Subhanallah. Was ist das? Was ist das? Habt ihr noch nie was von Zärtlichkeiten gehört? Von Sanftheit? Der Prophet, es wurde in Hadithen überliefert, wie er es gemacht hat. Subhanallah. Ja, dass liebe Worte sprechen, sanft sein und so. Subhanallah, du möchtest etwas, dann geh du erobern. Allahu Akbar. Und nicht andersherum. Nicht dich hinhocken wie ein Pascha und sagen, komm. Subhanallah, wir brauchen uns nicht schämen über diese Themen, weil diese Themen sind Katastrophe. Die Männer behandeln den ganzen Tag über ihre Ehefrau schlecht und am Ende des Tages wollen sie sich dann noch vergnügen und die Frau sagt, Subhanallah, das kannst du doch nicht machen. Ich sage, doch, wenn du nicht willst, dass sich die Engel bis zum nächsten Tag verfluchen, musst du machen. Nein, bei sowas muss sie das nicht machen, Subhanallah. Was ist das? Wo ist die Zärtlichkeit, wo ist die Liebe hin, wo ist die Eroberung hin? So sollte eine Ehe nicht funktionieren, das müssen wir verstehen. So funktioniert auch eine Ehe nicht. Und ich will nicht die ganze Zeit auf den Männern rumhacken, weil natürlich gibt es andere Sachen. Aber inshallah ta'ala, das ist ein anderes Mal. Aber heute sind die Männer dran. Subhanallah, wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, uns als Vorbilder gezeigt haben, wie das funktioniert? Ja? So, wie kann es sein, dass du etwas verlangst, sogar, was du selber nicht haben würdest? Subhanallah, was du nicht machen würdest? Subhanallah, so funktioniert das nicht. Du kannst keine Ehe funktionieren. Du musst deine Frau respektieren. Du musst deine Frau respektieren. Nicht nur sie muss dich respektieren. Du hast richtig gehört. Du musst sie respektieren. Nimm du mal die Kinder eine Woche lang. 24 Stunden, wach du nachts auf, ja, wenn das Kind weint. Und mach dir noch etwas um den Bauch, sei noch gleichzeitig schwanger und lass diese paar Kilos, wo du die Drogen gebunden hast, ja, lass dich mal von innen in die Organe hineinschlagen und gleichzeitig soll es deine Kraft und Energie absaugen und dann guck mal, wie viel Kraft du am Ende des Tages noch hast. Subhanallah. Das ist keine einfache Sache. Weil viele denken, ja, ich habe den ganzen Tag so viel gearbeitet, weil er geht irgendwo hin, macht seine Arbeit, die er mag, vielleicht auch nicht, auch wenn er nicht mag, arbeitet hart, kommt zu Hause und denkt, die Frau hat zu Hause die ganze Zeit Füße hochgelegt, nichts gemacht. Während sie schwanger ist, während sie die Kinder hat, versuch mal einen ganzen Tag deine Kinder zu beschäftigen. Oder eine ganze Woche. Dann wirst du ganz anders diese Sache sehen und wirst du mehr Respekt gegenüber deiner Frau haben. Subhanallah. Diese Sache dürfte nicht fehlen. Subhanallah, die müssen diesen Respekt entwickeln. Wir müssen diese Liebe entwickeln. Wir müssen diese Toleranz, wir müssen das Verständnis, die Kommunikation wieder untereinander aufbauen. Nein, wir Männer, ja, wir legen meistens noch einen drauf. Diese Männer, die noch einen drauflegen, die sagen dann, darf ich eine zweite Frau heiraten, ohne dass meine erste Frau das weiß? Subhanallah. Ist das Männlichkeit? Bist du ein Mann? Macht ein Mann so etwas? Subhanallah. Wenn du aufrichtig bist und wirklich heiraten willst, ja, dann gehst du zu der Frau und sagst du, dass du das machen willst. Aber erklärst ihr das. Aber auch nur, wenn sie das tragen kann. Und wenn das normal ist in eurer Kultur. Subhanallah. Wenn es normal ist, dass bei euch in der Kultur die Männer zwei, drei Frauen heiraten, dann weiß die Frau sowieso Bescheid und dann kannst du das mit ihr normal bereden. Aber wenn es nicht normal ist, so wie hier in Deutschland, wenn ihr 20, 30 Jahre lang eingehaucht wurde, dass dir eine zweite Frau fremdgehen ist, ja, dass es Betrug ist und du kommst mit einer zweiten Frau, dann zerstörst du diese Frau, subhanallah. Es geht nicht um Eifersucht, die man sagt, ja, Aisha war doch auch eifersüchtig. Nein, es geht nicht nur darum, sondern die wurde erstmal so lange so erzogen, du musst sie erstmal umerziehen. Aber auch das auch nur, wenn sie das tragen kann, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gibt keiner Seele eine Last auf, die sie nicht tragen kann. Wenn deine Frau das nicht tragen kann, dann hat sie das Recht, sich von dir zu scheiden lassen, wenn du eine zweite heiratest. Und wenn du sagst, ja genau deswegen will ich ja das vermeiden und heimlich machen, dann sag ich, was für eine Ehe willst du mit deiner zweiten Frau führen? Alles versteckt, geheim. Also soll die zweite Frau dann auf ihre Rechte verzichten? Sowieso ist das ganz schwierig in Deutschland mit zweiter Frau. Weil die erste Frau heiratest du standesamtlich. Wie machst du das mit der zweiten Frau? Du kannst ihr gar nicht die gleichen Rechte geben, Subhanallah. In dieser Hinsicht jetzt. Das ist schwierig. Subhanallah. Sie kann gar nicht auch diese Vorteile genießen, die die erste Frau vielleicht genießen könnte. Deswegen solche Themen. Aber nicht nur das. Nein, wir machen aber diese Sachen Subhanallah, nicht so, weil wir vielleicht eine Sunna praktizieren wollen. Nein, wir wollen damit an der Frau eine reindrücken. Vielleicht die Frau hat fünf, sechs Kinder, vielleicht eins davon ist sogar behindert, sie muss sich Tag und Nacht um die Kinder kümmern, hat keine Zeit mehr für den Mann, ja, weil der Mann ihr auch gar keine Zeit gibt. Weil der Mann geht ja raus, wann er will, kommt rein, wann er will, macht, was er will, ja, und sagt, die Wochenende bin ich da, das bin ich da, das. Und der Frau gibt ja nicht einmal im Monat einen Tag, wo sie sich entspannen kann, wo sie sich ausruhen kann, wo sie vielleicht Energie tanken kann, um dann sich vielleicht für den Mann hübsch zu machen. Nee. Gibt er gar nicht und dann sagt er, du hast keine Zeit mehr für mich, bist nur mit den Kindern, bist nur so damit beschäftigt, ich suche mir eine zweite Frau. Und dann zerstört er seine erste Ehe und er findet ganz lange keine zweite Ehe und total verloren. Deswegen, meine lieben Geschwister, ich weiß, das sind Themen, die sind hart. Manche treffen das, aber das muss gesagt werden. So führt man keine Ehe. So wird keine glückliche Ehe geführt, subhanallah. So funktioniert eine Kommunikation nicht. Du musst dich fragen, was für eine Ehe willst du führen? Was für eine Frau willst du haben? Was für Kinder soll diese Frau erziehen? Subhanallah. Denk daran, wenn du deine Frau gut behandelst, wenn du die Kommunikation gut läuft zwischen euch, wenn sie glücklich ist, dann kann die glückliche Mutter auch glückliche Kinder erziehen. Subhanallah. Und das solltest du als Vater bedenken und solltest du aber auch als Ehemann bedenken. Wenn deine Frau gut geht und sie glücklich ist, dann wird sie dich glücklich machen und es wird dir gut gehen. Subhanallah. Aber so, dass man sie einsperrt, ihr nichts erlaubt, alles wegnimmt. Und noch, das eines der schlimmen Sachen ist, dass dann die neu konvertierten Schwestern einen geborenen Muslim heiraten, weil sie hoffen, der kann mehr Islam, der kann ihnen das beibringen. Der entpuppt sich dann als schlimmster Verbrecher, subhanallah, und sie sind dann in einen Schlamassel, wo sie nicht mehr rauskommen, weil sie schon ein, zwei Kinder haben. Subhanallah. Und wenn es dann noch so einen Brauch, wie wir schon erzählt hatten, gibt, dass die Frau nicht mehr zurück zu ihrer Familie kann, dann ist sie ganz, ganz zerstört, subhanallah. Deswegen, meine lieben Geschwister, meine lieben Brüder, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Macht über euch, als ihr über diese Frauen, subhanallah. Fragt euch selber, was für eine Ehe möchte ich führen? Wie soll die meine Ehe aussehen? Und dann arbeitet gemeinsam daran. Hört darauf, hört eure Frauen zu, setzt euch zu ihnen, redet miteinander. Redet nicht aneinander vorbei. Das ist nicht Männlichkeit, die Frauen zu schlagen. Es ist nicht Männlichkeit, die Frauen schlecht zu behandeln. Es ist nicht Männlichkeit, die zu Hause nicht zu helfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat genau all das Gegenteil gemacht. Und er war der männlichste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat, subhanallah. Und ihn sollten wir jetzt als Vorbild nehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen Schwestern da draußen Geduld geben und sie ihn standhaft machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala da draußen meine Brüder, die vielleicht das falsch gemacht hatten und das nicht besser wussten, sie recht leiten und ihre Ehen inshallah ta'ala gemeinsam wieder zurückführen. Denn wir wollen nicht, dass die Ehen auseinandergehen, sondern dass sie zusammenkommen und sie gemeinsam blühen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Ehen segnen und euch inshallah ta'ala vergeben und verzeihen, so wie er uns auch vergeben und verzeihen soll. Inshallah ta'ala, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.